in der Mitte. Legt euch in jeder Figur. Werft euch in jeden meiner Schritte. Ich tanz für dich, wohin du willst. Ich geh rüber ins Fenster. Zu sehen, die Sonne noch scheint. Natur bei schwerem Gewicht in deine Hände geöffnet. Erinnerst dich bis an mich, ich bin der von diesem einen Licht. Ich mach Mucke für die Menschen, die man nachts auf Weinen sieht. Nach außen bist du stark, doch dein scheiß Leben ist ein Arschloch. Und drückst du einmal Vollgas, kommt auch schon das nächste Schlagloch. Immer wenn du dachtest, du bist frei von all dem Leid, kam auch schon die nächste Zeit, dir nix Gutes prophezeit. Für alle warst du gut genug, doch was ist mit dir selbst? Es gibt kaum noch einen Menschen, der dasselbe auf dich hält. Und sie fragen, wie's dir geht, doch dabei ist das nur eine Phrase, so eine Floskel für die Höflichkeit und Freundschaft zu bewahren. Doch das sind keine Freunde, es sind Täuschler und das weißt du. Ich sitze nachts am Fluss mit dir und frag mich, wieso weinst du? Wie soll ein Mensch das vor meiner Mitte, legt euch in jeder Figur, werft dich in jeden meiner Schritte, ich führe dich, wohin du willst. Wie soll ein Mensch das etwa? Ich alle Tage zu sein. In meinem Leben gefallen, um dann ein einziges Mal nur in deine Arme zu fallen, fallen, fallen, fallen. Die Nachbarn haben die Bullen gerufen, weil wir wieder streiten. Heute leben wir getrennt, dabei ging's nur um Kleinigkeiten. Und wenn ich so zurückdenk, was schon besser ist für uns. Denn wir beide sind zu grundverschieden, danach folgt der Punkt. Ich bin kein guter Umgang und den werd ich auch nie sein. Wenn ich einmal tot bin, Baby, musst du nie mehr so weinen. Und wenn ich nicht mehr da bin, kannst du endlich was vermissen. Dieses Leben gab dir Antrieb, doch für mich lief es beschissen. Ich bin jede Nacht am Zittern unter Strom wie ein Gewitter. Und wenn ich noch etwas schmecke, ist das Kokain sehr bitter. Ich bin drauf und ja, sie meinten mal, ich hab keine Gefühle, aber Baby, sag mir, warum ich dich neben mir noch spüre. Mein Wort hat kein Gewicht, deshalb helfen nur noch Taten. Heute tut's mir leid für Taten, die wir unbedacht so taten. Stell mir keine Fragen, hab kein Weshalb und warum. Ich war jung und wenn ich ehrlich bin, dann auch ein wenig dumm. So vieles hat sich angesammelt, bei mir immer aufgestockt. Mal ehrlich, wenn es brenzlig war, bist du hier niemals aufgetaucht. Doch du bereust es nicht, deine Taten bleiben ehrlich. Diese Liebe war gefährlich für dich, Freundschaft und auch männlich. Und ich hab mich da reingestürzt, Köpfe auf dem Face. Ja, dich hat es nicht verletzt und für mich zerbricht die Welt.